Früh aus seinem Bett rausgeflohen, wo ich der Größte schon längst nicht mehr bin. Schuhe geschnürt im Aufzug und nichts wie raus auf die Straße, durchatmen tief. Im Morgenwind knattern die Kaufhausbanner, Bagger werden in Stellung gebracht, an Rückkommen die Kleberkolonnen, reißen das geile Girl von den Wänden, lassen wieder den Marlboro reiten, reiten, reiten. Irgendwo heult schon Martins Herr. So langsam kommt sie auf Touren die Stadt, die nicht viel anders als andere aussieht. Trinkerrunde steht gleich neben all die Bier, gibt's da billig. Sind die wie auch in den anderen Städten Carla, Carla aus allen Heimen geflohen. Und Axel, der Schlosser, der arbeitslos ist, und Landfahrer Klaus und Vertreter Harry, den Musterkoffer voll Pornofilme im Nadelstreifen und Times in der Tasche, das ist Sir Henry. Und Willi daneben, Willi, Willi, Willi, der 68er-Veteran, im Straßenkampf Barker Guevara Mütze und neben ihm Punky. Punky mit seinem Ahnenkammschädel grüßt euch, Kumpanen, wie ist die Lage? Ablösungssumme hält Harry für noch zu niedrig und erst bei 8 Millionen Arbeitslosen meint Axel, bricht hier der Laden zusammen, der Laden zusammen, der Laden zusammen. Carolins Baby, Prinz Albert ist nach Sir Henrys Ansicht ein Bastard, doch wenn die Amis in Nicaragua einfahren, sagt Willy Brandt, die Amerika. Angebot gibt es Rotwein bei Karstadt, sagt Landfahrer Klaus, will Papip sammeln für Punky. Für Punky, für Punky zählen nur noch die Killersatelliten, die lasermäßig jetzt alles bestreichen. Das Schweigen wird später erst brechen. Nach 3 Dosen Bier wird sie Reiter sehen. Die 4, die über den Fernsehturm kommen, die Smogschleier vor der Sonne zerreißen, die Geißeln schwingen und Carla wird schreien, schreien, schreien, schreien. Weil niemand den riesigen Pilz sehen will, der hinter den Reitern am Horizont wächst. Und Axel wird sie umarmen, von den Passanten wegführen, die stehen bleiben. Himmel absuchen, die Köpfe schütteln. Der Straßenzertrümmerungshammer fährt nieder. Im Lärm wird sie sich verlaufen, die Menge. Hinter achtschilden Blick zurück auf die Stadt, die nicht anders aussieht als andere, die wir durchfahren müssen, durchfahren müssen. Ich setz mich vielleicht an den Fluss und hoff, noch einmal kommt die Schaluppe vorüber.